SWR 2 Dschungel. LSD, Apo, Ohm und Om. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Eine ganze Menge. Das werden Sie gleich hören in unserem Musikdschungel, der sich heute Pfade durch die Hörwelten des Krautrock bahnt. Und der war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre immerhin der erste eigenständige deutsche Beitrag zur Rockmusik. Lutz Neizert hat viele alte Schallplatten wieder gehört und allerhand Skurriles zutage gefördert. Am Mikrofon ist Lennart Sebald und los geht es mit einem Schöpfungsmythos. Anfang war nichts als Brösel. Am Anfang waren also irgendwelche Brösel. Und der Brösel war finster und schwebte über allem. So viel scheint festzustehen. Zumindest dann, wenn wir den einleitenden Worten aus Wethüser und Westrups merkwürdigem Meisterwerk Der Jesuspilz Glauben schenken wollen. Aber wer hat's erfunden? Wer gab Ende der 60er Jahre dem ersten genuin deutschen Rockgenre seinen Namen? Krautrock. Ansprüche auf das Urheberrecht haben schon viele erhoben. Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf, hieß dieser Titel von Amon Dül. Doch ebenso fragwürdig wie seine Grammatik ist auch die oft kolportierte These, dass dieses Stück Pate gestanden habe für die Namensgebung. Außer Frage steht lediglich, dass es irgendein englischer Musikredakteur gewesen ist, der das Etikett Krautrock als erster verwendet hat. Wer nun genau? Auch darüber streiten sich die Geister. Aber vieles deutet auf den BBC-Radio-DJ John Peel hin. Jedenfalls war er begeistert von dieser neuen Musik der Krauts, von jenen unerhörten Klängen aus dem German Underground, diesem obskuren musikalischen Universum zwischen Wandergitarren und Sitars, Synthesizern und Kifferklavieren. Die im politischen und militärischen so abschätzig gemeinte Bezeichnung Krauts erhielt so im Pop-Kontext plötzlich einen zwar ironischen, aber doch eindeutig auch anerkennenden Unterton. Und dass man mit dem Begriff hierzulande neben dem Sauer auch ein anderes, in jenen Kreisen ja nicht ganz unbekanntes Kraut assoziierte, das war natürlich ebenso naheliegend wie gewollt. Außer Frage steht auch, dass Amondyl mit Doppel-Ü musikalisch und ideologisch zu den wichtigsten Interpreten, Vordenkern und Trendsettern gehörten. Als Hauskapelle der berühmten und wegen ihrer politischen Happenings berüchtigten Kommune 1 um die 68er-Ikonen Rainer Langhans und Fritz Teufel lieferten sie die bürgerschreckende Begleitmusik für so manche APO-Demo. In dieser ersten Studenten-WG auf deutschem Boden gab es nicht nur konspirative Treffen von Politaktivisten, sondern auch nächtelange ästhetische Grundsatzdebatten. Zunächst versuchten Amondyl, politisch korrekt, das antiautoritäre Ideal der Zeit auch auf den Rock zu übertragen. Selbst der größte Virtuose sollte sich fortan nicht mehr über den talentfreien Dilettanten erheben dürfen. Sei er auch noch so begnadet und fingerfertig. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet wird auch die inflationäre Verwendung von Perkussionsinstrumenten verständlich. Man trommelte nicht nur aus künstlerischen Erwägungen so exzessiv, sondern auch aus eher pragmatischen Gründen. Gitarre, Klavier oder Saxophon sind knifflig. Ein Tambourin oder eine Triangel dagegen, das kann jeder bedienen. Sogar eine Uschi Obermeier, das optische Highlight der Gruppe, deren Musikalität aber leider so ganz und gar nicht ihrem blendenden Aussehen entsprach. Auch die Musik selbst sollte befreit werden aus ihren strukturellen Zwängen, aus der langweiligen Abfolge von Strophe, Refrain, aus vorgefertigten Arrangements oder auch den üblichen Konzertabläufen. Und so entstanden freie Improvisationen, irgendwo zwischen Genie und Gedudel. Allerdings ließ sich dieses ambitionierte Projekt nicht allzu lange in Reinkultur durchhalten. Die echten Musiker rebellierten schließlich. Und am 28. September 1968, während der Essener Songtage, kam es auf offener Bühne zur Spaltung in Amondyl 1 und Amondyl 2, wobei erstere weiterhin auf ein eher musiktherapeutisches Konzept setzten, während letztere von da an künstlerisch Wertvolleres schufen und den Kultstatus der Band erst eigentlich begründeten. Einer ihrer bekanntesten Titel hieß Sandoz in the Rain, ein verschlüsseltes Loblied auf die schweizerische Chemiefabrik Sandoz, in deren Labor man einst aus einem unscheinbaren Pilz, dem Mutterkorn, einen ganz besonderen Stoff gewonnen hatte, der nun als Treibstoff die Rockmusik nicht nur in Kalifornien in völlig neue Umlaufbahnen katapultierte. Das Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD. Und auf dem Amondyl-Album Psychedelic Underground huldigte man Sandoz dann noch einmal. Und dieses Mal offenbar bei etwas besserem Wetter. Der Garten Sandosa im Morgentau. Neben dem Genuss dieser janusköpfigen Segnung der Pharmazie war das zweite gemeinsame Anliegen aller Krautrocker der Kampf gegen die fortschreitende Kommerzialisierung des Pop. Und für eine kurze Zeit gelang es einigen von ihnen ja auch tatsächlich, trotz weitgehender Hitparadenabstinenz und ohne eine Marketingstrategie oder ein professionelles Management, nicht reich, aber doch immerhin weltberühmt zu werden. Weit wichtiger als Airplay, Chartplatzierung oder Zeitungsinterviews waren subkulturelle Kommunikationswege, die Mundpropaganda unter eingeweihten Rockfans oder auch wenn internationale Stars als Lieblingsbands oder Geheimtipps plötzlich für englischsprachige Zungen fast Unaussprechliches aus deutschen Landen nannten. Allerdings, so ganz ohne ökonomischen Unterbau funktionierte natürlich auch diese Szene nicht, allen antikapitalistischen Ansprüchen zum Trotz. Baby, du sitzt im Gefängnis, musst Zwangsarbeit machen und leistest noch freiwillig Überstunden. Du sitzt im Gefängnis, der Wärter lässt dich nicht raus und du gibst ihm noch Trinkgeld. Du sitzt im Gefängnis und schreist durch die Gitter, noch nie war ich so frei wie heute. Du isst eine Wassersuppe und redest dir ein, da sind Fettaugen drauf. Du sitzt im Gefängnis und wenn die APO kommt, verteidigst du mit den Wärtern zusammen die Zellen. Schaff doch die Zellen ab! Schaff doch die Zwangsarbeit ab! Schaff doch die Gitter ab! Schaff doch die Wärter ab! Schaff dir doch mal ein bisschen Freiheit an. Du kannst es dir wirklich leisten. Schaff dir doch mal ein bisschen Zukunft an. Zukunft kostet nichts, es ist genug da. Für die Zukunft zu arbeiten macht sogar mehr Spaß, als die Vergangenheit zu verteidigen. Verschwende doch nicht deine ganze Kraft darauf, Gefängnisse zu schützen. Verwende doch mal die gleiche Kraft darauf, sie abzuschaffen. Produziert wurden die Kölner Politrocker Flo de Cologne von Rolf Ulrich Kaiser, dem wichtigsten Mann im Hintergrund. Er war Konzertmanager und linksalternativer Plattenboss und gleichzeitig Journalist, Talkshow-Gast und Provokateur. Rolf Ulrich Kaiser war es, der die Entwicklungen in der amerikanischen Subkultur interessiert beobachtete, importierte und an deutsche Verhältnisse anpasste. Als Organisator der Burg Waldeck und Open Ohr Festivals ebenso wie der Essener Songtage oder als Gründer von Plattenlabels wie Ohr und vor allem Pilz. Ein Rockmagazin berichtete darüber: Wir schreiben das Jahr 1970. Deutsche Rockmusik gibt es entweder gar nicht oder sie schläft den Schlaf der Verfemten. Ende der 60er Jahre ging in Deutschland rein gar nichts mehr. Die Hamburger Beatwelle war vor dem Star Club versandet. West Coast Musik und Psychedelics verirrten sich eher zufällig einmal an Nord- und Ostseegestade per Flaschenpost. In diese Leere stößt nun ein deutscher Kaiser, ein Hype-Doktor und Großmeister der Rapunzel-Scene. Und der versucht seinem Volk neben einem gut gezapften Königspilz einen schwarzgerillten Kaiserpilz zu servieren. Finanziert wurde die Firma Kaiserpilz ausgerechnet und kurioserweise vom größten Sandoz-Konkurrenten, der BASF in Ludwigshafen. Die unumstrittenen Stars dieses legendenumwobenen Labels waren zwei schräge Vögel aus dem Ruhrpott. Bernd Witthüser und Walter Westrup gehörten zu jenen jungen Folkmusikanten und Liedermachern, die nach der Einnahme diverser Betäubungsmittel gesetzlich äußerst bedenklicher Substanzen angefangen hatten, über den Protestsong-Horizont hinauszublicken, musikalisch hemmungslos herum zu experimentieren und dabei ebenso hemmungslos zu spinnen. In dem erwähnten Zeitschriftenartikel hieß es dazu: Kaiser nahm die ihren Straßenmusiker Witthüser und Westrup und verwandelte sie in ein absolut inspirierendes, gotisches Kammerweltraum-Folk-Dings. Und deren erste Pilzproduktion, das war, Nomen est Omen, die Rockoper Der Jesuspilz. Damit der Brösel besser zu sehen war, machte man das Licht an, und es ward Licht, und man sah, der Brösel war gut. Da teilte man den Brösel, machte eine Hälfte. Hälfte flüssig und die andere fest. Dann ging man daran, Gräser, Kräuter, Stecklinge, Radieschen und ähnliches mehr zu pflanzen. Und man machte zwei Lichter, eines, das tagsüber an war, und ein kleines, das des Nachts leuchtete. Und man sprach, es wimmle das Gebrösel von lebendigem Geziefer und Kräuche und Fläuche überall. Und siehe da, das Gebrösel war beziefert. Eine witzig verquaste, freie, sehr freie Interpretation des Evangeliums. Und mit diesem Programm ging man dann auch auf Tournee. Arglose Kirchengemeinden, die ihren Konfirmanden oder Messdienern einen erbaulichen Popabend à la Jesus Christ Superstar bescheren wollten, wurden je länger das Spektakel dauerte, umso misstrauischer, ob das denn wohl alles mit rechten Dingen zuging und was um alles in der Welt denn wohl mit jenem ominösen Brösel gemeint sein könnte. Als Inspirationsquelle diente den beiden ein Buch, The Sacred Mushroom and the Cross, das vor allem in Hippie-Kreisen kursierte und eifrig diskutiert wurde. Ein gewisser John Marco Allegro versuchte darin, das Urchristentum als einen geheimen Fliegenpilzkult zu deuten, zu entlarven. Und auf dessen berauschten Spuren gab man also nun der Bibel eine neue Lesart. Und in der Folge auch allen anderen Mythen und Märchen. Angelsächsische Fantasy-Literatur à la Tolkien, indische Weisheiten, deutsche Romantik und naturlyrische Töne hielten plötzlich und unerwartet Einzug in die hiesige Popmusik. Eines Tages kam ein klarer Geist über mich. Ich sah sieben Engel, sagten, es ist Zeit für dich. Komm mit zu uns in die ewige Nacht, da hat man für dich ein Licht angemacht. Und sie führen mich hin, in den Raum ohne Zeit, wo der Thron steht mit dem Blick in die Ewigkeit. Sehe sieben Schalen mit Räucherwerk brennen und hör der Engelchor meinen Namen nennen. Und durch ein Meer von Glas und Gestein trete ich nun in den Thronsaal ein, sehe einen Regenbogen mit 24 Thronen, darauf sitzen die Ältesten mit goldenen Kronen. Vor dem Thron in der Mitte sehe ich vier Gestalten sitzen, deren Augen wie Smaragde blitzen. Und sie loben Tag und Nacht und immer da den, der da kommt, der da ist und der da war. Auf dem Thron sieben Sterne in der rechten Hand sitzt eines Menschen Sohn in langem weißen Gewand. Und auf dem Totenbuch in seiner Linken sieht man sieben goldene Siegel blinken. Hinter dem Regenbogen kann ich einen Spiegel sehen und ich sehe mich darin auf dem Throne stehen und ich erkenne mich und ich erkenne meinen Sinn. Ich komm, ich geh, ich war und ich bin. Schon in den typischen Namen der ungezählten Krautrock-Kombos spiegelte sich die gesamte Bandbreite ihres Spektrums und ihre unterschiedlichen Inspirationsquellen. Da gab es unter anderem die Bröselmaschine, Guru Guru, Popol Vuh, Rufus Zufall mit PH, Libido, Virus, Dies Irae, Faust, Novalis oder die Gruppe Wallenstein mit dem heute als Gourmet-Papst gefürchteten Jürgen Dolaser als Sänger. Ein besonderes Merkmal all dieser stilistisch durchaus disparaten Gruppen war eine für Rockmusik sehr ungewöhnliche Bluesferne. Man bediente sich nicht nur schwarzer, sondern mit großer Neugier auch vieler anderer Vorbilder. Aus allen möglichen Folkloren, aus Klassik und Barock, ebenso wie aus den Neutönereien der zeitgenössischen E-Musik-Avantgarde. All das zelebrierte man dann mit Vorliebe in ausufernden Instrumentalpassagen. Und falls gesungen wurde, dann zumeist, wenn auch nicht immer, auf Deutsch. Etwa im Requiem für einen Wicht der Gruppe Hölderlin. Die zweite Hauptfraktion des Krautrock, das waren neben abgedrehten Liedermachern angetörnte Elektriker. Psychedelische Erlebnisse animierten offenbar nicht nur zu lyrischen Ergüssen und melodischem Fingerpicking auf akustischen Gitarren, sondern auch zu fiktiven Science-Fiction-Soundtracks. Und dabei entdeckte man in den elektronischen Klängen geradezu ideale Trip-Musiken. Vor allem Karl-Heinz Stockhausen, der Pionier elektronischer E-Musik, wurde so eher wider Willen zum Idol einer ganzen Riege von Synthesizer-Bands wie Tangerine Dream, Can oder Ashra Temple. Dass sich in der alten Welt offenbar spannende Dinge auf Augenhöhe mit dem Zeitgeist ereigneten, das registrierte bald auch der amerikanische Drogenprophet Timothy Leary. Und da er in den USA gerade wieder einmal per Haftbefehl gesucht wurde, nutzte er seine Jahre im europäischen Exil für einige bewusstseinserweiternde Begegnungen mit Krautrock-Bands. So entstand 1972 auch eine Co-Produktion mit Ashra Temple. Von da an navigierten viele in der Szene zwischen Elektronik und Esoterik, also gewissermaßen zwischen Ohm und Om. Nach dem Vorbild kalifornischer Hippie-Bands wie Grateful Dead oder Jefferson Airplane sprengte man dabei skrupellos alle bis dahin in der Popmusik gängigen Zeitrahmen. Die Konzerte wurden ebenso endlos wie die Kompositionen. Dazu brauchte man ein im Vergleich zu heute außerordentlich konzentrations- und sicher gelegentlich auch leidensfähiges Publikum, das selbst einem 30-minütigen Gitarrensolo oder einem 45-minütigen Keyboard-Geblubber ergriffen zu lauschen bereit war. Und das selbst Radioredakteure in jenen Jahren dazu ermutigte, derartige Musiken ins Programm zu nehmen, etwa in der legendären Südwestfunk-Sendung Anti-Hits aus Deutschland. Und selbst auf großen Festivals hatte man als Veranstalter keine Angst davor, das Publikum möglicherweise zu überfordern oder zu vergraulen. Die ehrliche Neugier der damaligen Rockmusikhörer auf Experimentelles gab Musikern den nötigen Rückhalt für auch einmal gewagtere Exkursionen. Tangerine Dream etwa führte das musikalische Grundkonzept englischer Synthesizer-Bands wie Pink Floyd konsequent ins Extrem. Sehr merkwürdige Gerätschaften füllten plötzlich die Bühne. Apparate, die bis dahin eher in den Händen von Wissenschaftlern in Akustiklabors ihren Dienst getan hatten. Ringmodulatoren, Sägezahn- und Sinusgeneratoren, Brückenoszillatoren, Phaser, Flanger und was es da noch so alles gab. Und auch bei Tangerine Dream, dem Mandarinentraum, finden wir sie dann wieder, die spirituelle Verschmelzung von Ohm und Om. Exemplarisch in einer Live-Improvisation aus dem Jahr 1968, einem hymnischen Gebräu aus Obertongesängen nach dem Vorbild buddhistischer Mönche und einem ganzen Arsenal an elektroakustischen Klang- und Geräuscherzeugern. Im Sendegebiet des SWR beheimatet war auch die Band Joy Unlimited und beim Ludwigshafener Label Pilz erschien 1971 ihr Hauptwerk, eine Platte mit einer ebenso künstlerisch anspruchsvollen wie selbstredend gesellschaftskritischen Ballettmusik, Schmetterlinge. Ihre gewichtige Sängerin musste für die Aufnahmen übrigens nur kurz Manöver über die Brücke aus Mannheim über den Rhein. Ihr Name Erna Strube alias Joy Fleming. Time to hate, time to kill. Am Anfang war also der Brösel, am Ende aber zogen einerseits immer dichtere esoterische Nebelschwaden auf, andererseits erschöpften sich mehr und mehr die musikalischen Mittel und man verlor sich immer weniger kreativ in Wiederholungen des doch irgendwie immer gleichen, bis das spannende Kapitel Krautrock Mitte der 70er Jahre schließlich Musikgeschichte werden sollte. Es gab ein paar Nachfolger, eine Band wie Tonsteine Scherben etwa, die vor allem das politische Erbe fortführte, oder Kraftwerk, die eine Verbindung anbahnten zwischen Krautrock und Technomusik. Der dichteste Nebel, der zog sich um Rolf Ulrich Kaiser selbst zusammen. Nach einer folgenreichen Begegnung mit Timothy Leary ernannte er sich kurzerhand und irgendwie erleuchtet zu einem kosmischen Kurier, um dann immer tiefer im psychedelischen Nirvana zu verschwurbeln, ehe er endgültig und auf bisher Nimmerwiedersehen von der Bildfläche verschwunden ist. Seither geistert er als eine Art Phantom durch die Weltgeschichte. Einer seiner damaligen Konkurrenten im Musikgeschäft, der Produzent und selbsternannte Pate des Krautrock, Gerhard Augustin, berichtet über sein Verschwinden. Zum letzten Mal wurde Kaiser angeblich 1982 gesehen, am Kölner Hauptbahnhof, sowie im gleichen Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Bald gingen Gerüchte um, er sei in die Psychiatrie eingeliefert worden. Sicher ist aber nur, dass er seither nichts mehr von sich hat hören lassen. Die nächste deutsche Welle, die über die Popwelt hereinbrechen sollte, mit bunten Luftballons und goldenen Reitern, das war dann, weitaus hitparadenkompatibler, die neue deutsche Welle. Zumindest einen ohrwurmverdächtigen Hit hat allerdings auch der Krautrock hervorgebracht. Spoon, ein Song der Kölner Gruppe Can. Populär geworden ist dieses Stück als Titelmelodie eines Fernsehkrimis. Francis Durbridges Dreiteiler Das Messer. Das war unser Musikdschungel über Krautrock. LSD, Apo, Ohm und Om von Lutz Neitzert. Redaktion Karin Hutzler, Ton Judith Rübenach. Eine Liste der Musiktitel finden Sie unter www.swr2.de/dschungel. Und morgen geht es weiter mit Musik im Dschungel, da kommt Trommelfell. Am Mikrofon war Lennart Sebald. Yeah, right.